und einige andere junge Völker müssen uns diese Lebensrechte, die von unseren Vorfahren einst leichtsinnigerweise preisgegeben worden sind, erst mühselig erwerben und vielleicht einmal für sie eintreten. Und da baue ich nun erst recht auf euch, meine deutschen Jungen vor allem, dass wenn einmal die Stunde kommen sollte, da eine andere Welt glaubt, nach der deutschen Freiheit greifen zu können, dass dann aus dieser Jugend ein millionenfacher Schrei ertönen wird. Allein wir Deutsche wollen uns alle nur begnügen mit der Liebe der Volksgenossen untereinander. Und das ist vor allem mein größtes Glück. Ich bin es zufrieden, dass ihr und vor allem auch, dass du, meine deutsche Jugend, zu mir stehst. Und dass ich mich in euren Herzen genauso weiß, als mein Herz ganz euch gehört. Es gab mal einen Retter für ein ganzes deutsches Volk. Es gab mal einen Führer, der die Juden überrollt. Adolf Hitler, Held in ewiger Zeit. Adolf Hitler, für dich stehen wir bereit. Es gab mal einen Mann, leider ist er heute nicht da. Es gab mal einen Führer, schuf es S und SA. Adolf Hitler, Held in ewiger Zeit. Adolf Hitler, für dich stehen wir bereit. Wir werden nicht schweigen und doch nicht gedenken still. Wir werden uns verneigen vor dem 20. April. Adolf Hitler, Held in ewiger Zeit. Adolf Hitler, nur für dich stehen wir bereit. Sie können uns verbannen, weit weg von dieser Welt. Wir werden ihn doch ehren, Adolf Hitler, unseren Held. Adolf Hitler, Held in ewiger Zeit. Adolf Hitler, nur für dich stehen wir bereit. So sei dir ein Heil beschieden und ein Gruß heut an dich geht. Mag man's drehen, wenden, schieben, Adolf Hitler in uns besteht. Adolf Hitler.